unserem Haus gleich die Tür nebenan, da wohnt der Nowotny, ein lediger Mann. Er ist an Kopfgröße, sie sagen, das ist schön. Ich glaube, da haben sie den Kopf noch nicht gesehen. Er grüßt mich, bonjour, wenn wir manchmal uns sehen. Ich dank nicht, ich muss ja nicht Englisch verstehen. Ich möchte die Bekanntschaft vermeiden. Ich kann den Nowotny nicht leiden. Da einmal sprach er auf der Straße mich an. Am folgenden Sonntag traf ich ihn sodann. Am Abend ging er in ein Gasthaus mit mir. Ich nahm eine Suppe und 3 Flaschen Bier. A Gulasch, a Nierenbraten, 10 Bäckereien, ein Rock vor mit Butter und 3/4 Wein. Dabei bin ich sonst so bescheiden, aber ich kann den Nowotny nicht leiden. Wir gingen nach Haus und der Mond schien so schön. Da wollt durch den Park er Lust wandeln noch gehen. Er sprach, diese Bank dort, die ladet uns ein. Da stört uns kein Mensch und da sind wir allein. Da können wir plaudern, sie werden mich verstehen und können am Himmel die Sterne besehen. Ansonst machet ich das mit Freuden, aber ich kann den Nowotny nicht leiden. Der Mann ist nicht schön und er ist nicht gescheit, doch habe ich an ihm mich gewöhnt mit der Zeit. Wir waren oft im Kino, nur das ist ja nicht schlimm, und heute, da habe ich 3 Kinder von ihm, den Hansel, den Franzl und die Katharin. Doch wann der jetzt glaubt, deswegen heirate ich ihn, da wird sich der Blöde anschneiden. Ich kann den Nowotny nicht leiden.